SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wieder hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Chillt. Nach 6 Wochen Dolce Vita melde ich mich jetzt wieder zurück und ich freue mich riesig. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst Mental X Electronic hier auf SRF Virus. Und nach meiner 6-wöchigen Sommerpause habe ich natürlich eine unendliche Masse an neuen Sounds von noch unbekannten Talenten und internationalen Superstars mit dabei. Unter anderem präsentiert er heute zu oben in meiner ersten Sendung nach der Sommerpause brandneue Sounds von Butch aus München, von Landmark aus Italien, von Montel, das ist wirklich ein total abgefahrener Techno-Act, aus Belfast. Und dann habe ich noch aus Polen Sachen dabei, unter anderem das neue kommende Album von Monojoke. Anfang möchte ich gerade sehr chillig und zwar mit einem Act namens Miran und Rach. Ein Stück heisst Aldebaran und hey, schön, reise ich mit, viel Spass. We'll Tribal House mit so viel Sexiness wie hier Bülent Gürlo. Besser bekannt natürlich aus München stammende Deutsch-Türk, und zwar der Butch. Seine neue Scheibe, naja, epic. Und zwar auf dem Label Saved, wo ja eigentlich sonst für die eher technoideren Sachen zuständig ist, aber du wirst sehen, wie sich der Track entwickelt. 10 Minuten absolut hypnotische Madness, und Hintergrundinfos zu Butch findest du online, und zwar auf srf.ch/mentalx. Wie sieht es eigentlich aus? Bist du an der Street Parade? Es gibt ja sehr viele Leute, die sich schämen dafür, aber nein, ich habe mir das letzten Samstag wirklich 8 Stunden am Stück reingezogen, und ich muss sagen, ich habe es richtig cool gefunden. Okay, es ist immer so ein bisschen Sache. Entweder der Sound ist grandios geil oder wirklich ganz, ganz grausam. Etwas dazwischen habe ich das Jahr nicht erlebt. Und das, was wirklich ganz, ganz furchtbar war, das sind halt wirklich sehr, sehr cheesy Gigi D'Agostino und EDM-Sachen gesehen. Aber 50%, die anderen 50%, war wirklich absolut geil. Techno, wirklich fantastischer Tech-House und Progressive-House-Sound. Und ich habe es richtig genossen, aber nach 8 Stunden Street Parade bist du einfach durch. Naja, aber dafür sind wir jetzt wieder zurück, und jetzt kannst du daheim ein bisschen die Musikanlage aufdrehen, weil jetzt wird es sehr, sehr spacey. Butch ist das mit Veni Vidi Vici. apropos so richtig Ende von meiner Ferien, von meiner Sommerpause mit der Sendung gegangen ist, habe ich mal einen Mail-Account aufgemacht und das kannst du dir vorstellen. Wirklich hunderte von Mails, von Demos, von Tracks und ich habe es wirklich genossen, weil eigentlich ist für einen DJ ja wie ein Schlaraffenland. Naja, Schlaraffenland halt im Mail-Account. Aber da hat es wirklich Tracks drunter gehabt von Newcomer, wo ich bis dato noch nie etwas gehört habe, wie zum Beispiel der junge Herr da. Es ist ein Spanier, Juan Astudillo heisst er. Und das Stück heisst India. Wirklich unglaublich sensibel und sowas von sexy. Playlist bekommst du wie gewohnt nach der Sendung. Neben dem Podcast und das alles bekommst du auf srf.ch/mentlex. Ein Brett, und zwar vom Dustin Nantes. Eigentlich macht der Typ ja eher Deep House. Naja, eigentlich nicht, aber wenn er bei Paul Heisendonck auf Manual Music eine neue Scheibe macht, und naja, das ist sie. In the Darkness heisst das Teil, ein absoluter Brüller, oder? srf.ch/mentlix. Alle Infos zu der ersten Sendung heute nach der Sommerpause findest du online. unglaublicher Sound, oder? Jetzt bin ich mal 6 Wochen nicht da, kommt zurück und dann passiert wieder ganz eigenartiges Zeug. Zum Beispiel Labels, die bekannt geworden sind durch ihre eher sehr minimalistischen und Deep House Sachen, wie zum Beispiel im legendären DJ Sascha sein Label Last Night on Earth. Und dann bekomme ich das Demo vor ein paar Wochen zugeschickt von dieser Nummer. Ich habe gefunden, im Ernst, noch nicht nachgeschaut, ist es wirklich Last Night on Earth? Tatsächlich. Und zwar Theo Cortis hat das Ganze produziert. If I Ever Feel Better. Was für ein Brüller. Aber hey, ich setze noch einen drauf, und zwar gerade nach der Ehre, nämlich der Labelchef von Last Night on Earth, der DJ Sascha, hat zusammen mit dem Quiver eine neue Scheibe produziert, im Ursprung ein Ambient-Track, aber naja, für Ambient habe ich hier in einer Club-Sendung nicht allzu viel Platz. Aber auf Last Night on Earth kommt in 2 Wochen der Club-Mix von Sascha vs. Quiver raus. Und du hörst ihn jetzt schon. Schnall dich an, es wird extrem spacey und sowas von sexy. Essential Tune. Es gibt ja so Traumkonstellationen, die du findest, irgendwie wäre es noch geil, wenn dieser DJ und dieser DJ würden zusammen eine Platte machen. Gut, im Idealfall geht das dann auch auf und irgendwann passiert es dann auch. Aber es gibt hier so eine Konstellation mit dem Namen Sascha und Quivo. Ja, jetzt ist es also tatsächlich passiert. Gut, man muss auch sagen, sie haben 2001 schon mal einen Track namens Elysium Part 1 gemacht. Er ist aber dann unreleased geblieben. Und jetzt ist es doch 15 Jahre gegangen, bis sie wieder im Studio gesehen sind. Und das ist Endresultat. Und absolut lovely. Das ist der Sascha mit dem Quiver und der Rooms, der Club Mix. Ist einfach ein Zauberer, wenn es um Remixes geht. Wir mögen uns erinnern, vor gut 3/4 Jahren hat er die legendäre Roy Xab eine Scheibe neu bearbeitet und das Ding, das habe ich wirklich wochenlang da oben und runter gespielt. Und auch hier hat Yoris vorne wieder einmal Hand angelegt an ein relativ banales Original, und zwar von Bob Moses, Like It or Not. Und was er hier rausgeholt hat, das ist wirklich ein absoluter Super-Tune. Sprich, ein What-the-Fuck-Tune. Das ist der Jahresfahren-Remix für den Bob Moses. knapp 17 Jahren hier mit der Sendung Mental X Electronic, damals noch ein Shake, angefangen habe, ist gerade so ein neuer Sound aus England übergeschwappt. Gerade so Interpreten wie zum Beispiel Tilt, Parks & Wilson, der Quivo und natürlich auch der John Digweed sind für die neue Art von UK House gestanden, wir haben es schnell einmal benannt, zu Progressive House. Und dann das Ganze hat sich natürlich, das hast du mitgekriegt, weiterentwickelt. Es ist ein Spacey geworden, stellenweise 2006 haben wir es dann so in eine Minimal Techno-Ära reingeschlittert. Dann ist Neo-Trance gekommen und jetzt, ja, ich habe echt einen Backflash, oder? Klassische Progressive House Platte von einem Label, wo ich wirklich seit Jahren eigentlich grundsätzlich einen Bogen drum mache, nämlich Mobile. Das Label von der Anja Schneider. Ne. Ich habe sie gerne mal noch Anja Klick-Klack Schneider genannt, weil sie ist halt wirklich sehr puristisch und minimalistisch. Bis dato daherzogen mit ihren Sounds, aber nicht mit den Zürcher, mit Animal Trainer. Was für ein Disco-Monster. Das ist Animal Trainer auf einem Mobile und zwar mit Function None. Es ist kurz vor der 8. Du hörst Mental X Electronic. Mein Podcast bekommst du gerade nach der Sendung auf srf.ch/mentalx und selbstverständlich auch ab dem Montag auf iTunes. The reason, the march, the vision, the faces, the hunt, the thief in the night, and human language. I hope you enjoy. Wort Deep oder eben einfach Tief wird ja sehr oft verwendet, wenn sich Produzenten, Labels und DJs ein bisschen unsicher sind. Ist das auch undergroundig genug? Dann nennt man es einfach mal Deep. Deep House, Trance, Deep, hau mich tot oder was auch immer. Aber wenn es so etwas wie meisterliches Deep gibt, dann kommt es aus Israel. Genauer gesagt vom Guy J. Ich kenne eigentlich niemanden, der hypnotischer ist zurzeit als seine Sachen. Insbesondere natürlich seine Eigenproduktionen, wie aber auch im Guy J. sein Label Lost and Found. Und das ist ja wirklich so ein Qualitätslabel. Und dort verpflichtet er auch regelmäßig fantastische Acts. Wie zum Beispiel zwei Kumpels aus Israel, Nava und Sahar Set. Das ist dabei rausgekommen. Und jetzt, wie heisst es? Breathe. Deep. Geil, oder? You're listening to Virus Radio, Mental Boss. fantastischen Trance-Hauser, und zwar aus Indien. Und zwar vom Praven Ahari, seinem Label, nämlich Juice Box. Das Projekt hier nennt sich Essenzeit und das Stück heisst Drift Away. Und naja, eben klar, Nomen est Omen. So, heute meine erste Show nach der sechswöchigen Sommerpause. Ich hoffe, du kannst daheim schön laut aufmachen oder gehst auf den Balkon, machst eine Open-Air-Party draus. Das ist Mendlix Electronic hier auf SRF Virus. Hintergrundinfos, Playlist, der Podcast zum Gratis-Download und noch vieles, was kannst du brauchen für ein fantastisches Partywochenende, findest du auf srf.ch/mendlix. Den Podcast bekommst du natürlich am Montag auch gratis auf iTunes. Oh yeah! komplexe Soundstrukturen, subtile Melodien und bei jedem DJ gefürchtet, weil seine Tracks sind extrem unmixbar, weil er sehr gerne Geschwindigkeiten wechselt, Percussions umstellt und so weiter. Eben, die subtile Welten vom Jacek Gumbic aus Polen, besser bekannt als Mono Joke. Und im Essential Tune stelle ich dir ja regelmäßig die Tracks vor, die mich in der Woche ganz besonders überzeugt haben. Diesmal ist aber gerade das Album, weil Mono Joke bringt in 2 Wochen sein neues Album am Start und heisst jetzt Fooled by Life. Und das hier ist Arcane, einer von diesen super Tracks auf dem Album. Das Album, das wir uns auf jeden Fall merken dürfen. Und Hintergrundinfos, dass es nicht vergisst, ist zu Mono Joke. Findest du auf srf.ch/mentalx. So, ui, macht das Spass. Das Studio bebt, es ist schon wieder richtig schwül, warme Luft hier innen und der Sound bratscht vor allem durchs Studio. Heute so oben meine erste Sendung seit 6 Wochen, seit der Sommerpause. Ich hoffe, du hast Spass. Los ist SRF Euros, ich bin der Mentalx, ich habe dich lieb und schön, reise ich mit. Be Great. You're listening to Virus Radio with Mental X. Happy Birthday, eins von der wirklich coolsten und innovativsten deutschen Elektrolabels von unserer Zeit, nämlich Parkett aus Stuttgart. Hinter Parkett steckt natürlich der Flaschkamp, sprich der Sole. Und das hier ist 100. Release. Und in der Welt von digitalen Geschichten, naja, da musst du zuerst mal mit meinem Leben noch so weit kommen mit dem Roster. Und gerade fürs 100. Release hat er eine Compilation rausgegeben mit alles unreleased Tracks von seinen Lieblingsacts. Und der gehört ganz klar dazu. Marius und Arno sind das mit Ferre. Pure. kurz vor der 9. Du hörst SRF 4, was ich bei dem Moment liegt mit meiner ersten Sendung seit 6 Wochen. Naja, klar, seit dem Summer Break, seit der Sommerpause. Und naja, ich habe ja schon ein bisschen angekündigt, da sind ja Sachen in meinem Mail-Account gelandet. Ich habe mich gefühlt so wie ein Kind im Süßigkeitenladen, wirklich Schlaraffenladen. Und der Track, der gehört ganz klar dazu, monströs. Omcraft ist das mit Safi. Massive. sind Ghost Techno und könnt ihr euch eigentlich noch an Midcarty erinnern? Wer ist das schon wieder gesehen? Anfangs nuller Jahr hat Midcarty aus England neben Adam Freeland und der Band Hybrid so zu den Breakbeats-Spezialisten gehört. Dann riesig erfolgreich gesehen und das weltweit. Unter anderem haben sie Releases gehabt, so auf Marine Parade oder auch auf Movax, auf Bedrock und so weiter. Und dann hat man lange nicht mehr von Midcarty gehört. Naja, bis jetzt. Es macht anscheinend Techno und er macht das richtig gut. Midcarty mit Dog in Dog. Vitali Lukalecki ist und bleibt unberechenbar, was seine Selektion auf seinem Lebensstil von Talent betrifft. Einmal ins Haus, einmal ins Techno und in letzter Zeit, naja, nehmen wir mal den Begriff mal sehr vorsichtig in den Mund, nämlich Trance. Und zwar, das ist der neueste Zugang, Moonwalk nennt sich das Projekt und das ja, so heisst der Track. Wo kriegst du am Wochenende so Sound? Naja gut, es ist Wochenende nach der Street Parade, alle Clubs fahren ein bisschen reduziert. Aber ich habe trotzdem zwei gute Sachen gefunden und für das habe ich meine Rubrik mit dem Namen SRF Virus Mental X. Club Selection. Für mich ein persönlicher Party-Highlight, das findet morgen oben in Luzern im Rockstadt. Martin Buttrich, ehemaliger Produzent, ausführender Produzent vom Timo Maas, gastiert dann wieder einmal in die Schweiz, während in Zürich morgen oben im Hive ein Pop-Off läuft. Das heisst, es gibt eher so ein bisschen Technologie-Geschichte. Natürlich haben wir auch noch das Nordstern mit einer echten Ami-Legende, nämlich Carl Craig. Aber du kannst auch ins Borderline gehen. Die setzen auch zu 100% auf Techno, und zwar mit dem Italiener, mit Hallen. srf.ch/mentlix. Dort findest du Hintergrundinfos, den Podcast und natürlich die Playlisten. We'll be right back. von der derzeit erfolgreichsten Techno-Produzenten kommt aus England und heisst Dubspeaker. Und magst du dich erinnern? Dubspeaker hat lange seine wahre Identität versteckt. Keiner hat gewusst, was ist. Und dann kommt der Nick Warren vor 3 Jahren hier ins Studio und plaudert es aus. In der Dubspeaker steckt der Produzent von Koshin. Dubspeaker im Moment sehr technoid unterwegs, naja, und äußerst erfolgreich. Kein Wunder, also hat er den Remix-Auftrag gekriegt. Und zwar von Thomas Schumacher seiner 1996er Nummer Ficken Part 3. Ah. Trip in die fantastische Welt vom Techno-Rings und der Dubspeaker wechseln wir jetzt zum euphorischen Rave-Sound. Und naja, Groom hat wieder mal eine neue Scheibe, ganz gross, bei Anshuna Deep unter Vertrag, Sublabel von Above und Beyond. Und das ist die neue Nummer von Groom. Heißt er, sie Willnau. Jahr immer wieder eine Stunde, wie schnell 3 Stunden hier im Radiostudio vorbeigehen. So, das war es gewesen. Meine erste Sendung nach der Sommerpause. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen Freude machen mit dem Sound. Wir hören uns natürlich wie gewohnt am nächsten Freitag wieder ab der 7. hier live auf SRF Virus. Und möchtest nicht so lange warten, die Playlisten und die ganze 3-stündige Sendung als Podcast bekommst alles spätestens ab Montag auf srf.ch/mentlix. Und selbstverständlich bekommst du Mentlix Podcast auch auf iTunes. So, ich gehe jetzt noch in eine Bar oder ein bisschen tanzen oder ich weiss es noch, ich bin immer noch so ein bisschen in Ferienstimmung. Naja, okay, das Wetter und vor allem nächste Woche soll es ja wirklich grandios warten. Warten wir einfach mal ab und jetzt sage ich, komm gut aufs Wochenende, bis nächsten Freitag. Ciao, ciao. Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.